Wenn man hier so durch die Forschungshalle 9 auf der diesjährigen CeBIT geht, dann fällt ein Stand immer wieder auf. Und zwar deswegen, weil hier ganz unerwartete Klänge zu hören sind. Es kommt nämlich laute klassische Musik aus den Lautsprechern an diesem Stand. Und verantwortlich dafür ist Dr. Meinhard Müller, der am Max-Planck-Institut für Informatik in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn ein ganz besonderes Musiksystem entwickelt hat. Und dieses System möchte ich mir hier jetzt genauer anhören und natürlich auch ansehen. Für ein klassisches Musikstück, nehmen wir mal ganz konkret Beethovens 5. Sinfonie, liegen ja sehr viele verschiedene Interpretationen zum Beispiel vor. Eine Interpretation von Bernstein oder von Karajan. Es gibt diese berühmten Liszt-Transkriptionen, eingespielt von Glenn Gould oder Schtscherbakow. Auf der anderen Seite hat man es auch mit ganz andersartigen Daten zu tun, mit gescannten Partiturdaten oder mit MIDI-Daten, mit denen ja Synthesizer gesteuert werden können. Und all diese Datenformate haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Typischerweise als Musikliebhaber können Sie sehr gut mit Partituren umgehen. Sie können sehr gut in Partituren navigieren, indem Sie Seiten umblättern. Und diese Funktionalität soll in einem Musikplayer nun erhalten bleiben. Aber Sie wollen keine synthetischen Daten hören. Sie wollen typischerweise schöne Aufnahmen hören von Bernstein oder Karajan. Und bisherige Systeme können halt entweder das eine oder das andere. Entweder diese Suche in Partiturdaten oder MIDI-Daten oder das Abspielen von Audioaufnahmen. Und wir wollen jetzt mit unserem Sync-Player und den Technologien, die da zugrunde liegen, praktisch die Stärken miteinander verbinden. Sie können also in Partiturdaten suchen, blättern und zeitgleich werden dann die entsprechenden Audiostellen, in Beethovens 5. Sinfonie zum Beispiel, abgespielt. Wenn Sie zum Beispiel das zweite Thema sich anhören wollen, müssen Sie jetzt nicht mehr hin und her spulen im Audiodatenstrom, sondern Sie blättern sozusagen einfach auf die Seite, wo das zweite Thema erscheint, natürlich digital auf dem Bildschirm, klicken dann auf den entsprechenden Takt und ja, die Audioaufnahme springt an die entsprechende Stelle. Dann lassen Sie uns doch mal Beethovens 5. hören und mal in diesen Music Switcher, in dieses Programm hineinschauen, in dem man genau was tun kann. Also der Music Switcher erlaubt es jetzt zeitgleich mehrere Varianten, mehrere Interpretationen, zum Beispiel von Beethovens 5. Sinfonie zu laden. Nehmen wir an, man ist in einer digitalen Musikbibliothek, da hat man vielleicht 20, 30 verschiedene Aufnahmen von einem und demselben Musikstück. Zum Beispiel ist da Karajan enthalten oder Bernstein und man kann all diese Aufnahmen zeitgleich laden, wählt eine Aufnahme aus, die man sich anhören will und kann jetzt nahtlos zu jedem Zeitpunkt von einer Aufnahme in die andere Aufnahme springen. Das gibt zum Beispiel einem Musikwissenschaftler oder Musikliebhaber die Möglichkeit, direkt verschiedene Interpretationen miteinander zu vergleichen. Zum Beispiel anhand seiner Lieblingsstelle, ohne irgendwie spulen zu müssen. Wir können ja einfach mal das erste Thema nehmen, einfach den Anfang von Beethovens Sinfonie. Ich fange an mit Bernstein, switch dann zu einer Klavierversion und dann zurück zu Karajan. Und da stellen Sie dann auch fest, dass dieses Switchen funktioniert, trotz Unterschiede in der Instrumentation und trotz erheblicher Unterschiede im Tempo. Karajan ist zum Beispiel wesentlich schneller als Bernstein. Welche Version hören wir jetzt hier gerade? Das ist Bernstein. Und jetzt schalten wir um auf? Erst auf eine Klavierversion, gespielt von Schtscherbakow und dann auf Karajan. Was könnte jetzt also eine typische Situation sein, in der man ein solches Tool gebrauchen könnte? Nehmen Sie mal an, Sie sitzen in einem Music Store, digital oder in einem echten Laden und sind jetzt Klassikliebhaber und suchen nach einer schönen Interpretation von Beethovens 5. Sinfonie. Jetzt wissen Sie nicht, ob Bernstein Ihnen eher liegt oder Karajan oder wollen vielleicht auch mal eine andere Instrumentation sich davon anhören. Und jetzt erlaubt Ihnen so ein Audio-Switcher simultan, alle Versionen, die im Laden verfügbar sind, zu öffnen und dann können Sie den Vergleich zum Beispiel anhand Ihrer Lieblingsstelle durchführen. Es gibt ja oft Stellen, die besonders exponiert sind, die man besonders mag und da ist es einem besonders wichtig, ob das Tempo vielleicht langsamer oder schneller gewählt ist. Und dann können Sie mit einem solchen Audio-Switcher an diese Stelle springen und dann sehr bequem, ohne zu spulen, all die verschiedenen vorliegenden Interpretationen vergleichen.